安全出游，由家人的第一个拥抱开始。安全出游，由家人的第一个拥抱开始。 8.6兆赫。 北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫，歌舞剧场每天十。北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫，歌舞剧场每天十。 播古典音乐有线频道调频98.6兆赫的音乐节目，在今天的歌舞剧场中继续为您播放德国作曲家瓦格纳的三幕歌剧《纽伦堡的》。之后他们躲在了皮匠萨克斯的家中，朦胧之中骑士梦得一曲引吭高歌，皮匠为之记录，歌声被贝克梅塞尔偷听，于是他也想在第二天的比赛中演唱这首作品，但是在真正的比赛中他却不敌骑士，最终败下阵来。于是骑士与艾娃获得了美满的，于是他也想在第二天的比赛中演唱这首作品，但是在真正的比赛中他却不敌骑士，最终败下阵来。于是骑士与艾娃获得了美满的。 such a dream. You dance as you leave in me even. Er tut, als sehe mich nicht. Ist nervös, wenn mich spricht. Wollt mir verzeihen, kann ein Leben vollkommen sein. Kennt ihr die Liebe wie mich, dann vergibt ihr sicherlich. Sie ist so gut, so sanft für mich und legt mich auf an, so innerlich. Wenn ihr mich schlagt, streichelt sie mich und lächelt dabei heult sie nicht mich. Muss ich verlieren, füttert sie mich und ist in allem Frieden. Mich nur gestern war der Junker versunken, ab dem Kopf ihm nicht abgenommen. Was schmerzte mich? Sein Hand, das nachts einer vollen Gänser stand und sagt mir und mir. Hieb ich in den Buckel voll. Sie trieben da das große Tor an, auf Herz unserer Liebe warum getan. Die Liebe hat mit ihm alles erklärt und zum Fest umwelle mich geehrt. Ach, Meister, sprech doch nur ein Wort. Ich nur die Wurst, wenn es kommt. Thank you. nicht auf, die Wurst versuchen. Schönen Dank, mein Jung, behalt's für dich. Noch heut auf die Wiese begleitest du mich. Mit Blumen und Bändern putzt dich ein. Sollst mein staatlicher Herold sein. Wärst wohl gern einen Meister im Haus. Ich mein, es sieht doch viel stattlicher aus. Wer weiß, kommt Zeit, kommt Rat. Es ist Zeit. Dann wäre der Rat wohl auch nicht weit. Gewiss, es geht schon reden hin und wieder. Den Eckmesser, denk ich, senke dir noch wieder. Es auch schon gedacht. Jetzt geh und stör mir den Dunkel nicht. Komm wieder, wenn du schön geriechst. So war ich noch nie, denn sonst noch nicht. Ich kann mir gar nicht mehr denken, wie der müde Mythen. Ein Mann weiß ich nicht klar, ein Schuster in seinem Laden, Ziel eines Mannes war. Wie bald auf Gassen und Straßen fängt er noch an zu rasen. Mann, ein Gesetz. Du musst jetzt fliegen, fliegen, die Kiemen, Hosen, Fressen, die Hose ist dann zu lösen. Gott weiß, wie das geschah. Schaden angerichtet. Er flieht was, Johannes war. Thank you. Thank you. bitte dich uns jetzt zu heilen. Alter Sieg, das verlorene Fall. So werd ich krank, doch nicht allein. Stellt sie selbst und folgt ihr dann. Jeden der schönen Braus am Morgen. Fürs andere lasst Hans Sachs nur sorgen. Das kann sein Gleicher ihm folgen soll. Warum ganz gleich? Damit man sieht, ihr welket euch gleich ein Feind zu ihm. Wann ich enttragen dem seligen Raum aus goldener Vorteil sachte Schlosset mit dem gleichen Tod, das macht den Meistern heim. Doch nimmt an Sachs die Welt davon, im Lenzburg müsste es so sein. Nun fällt mir einen Abgesang. Was soll denn der? Auf euch gelang ein rechtes Paar zu finden. Das zeigt sich an den Kindern, dem Stollen ähnlich, doch nicht gleich, an eigenen Reim und Tönen rein, dass man's recht schlau und selbst nicht will, das freut die Eltern an dem Kind. Und eurem Stollen gibt's den Schluss, dass nichts davon abfallen muss. Seht, wie der ganze Wagen lang, nur mit der Melodie seid ihr ein wenig frei. Doch sag ich nicht,

schreibe auch am Morgen. Euch machen die Schulung nicht mehr Sorgen. Zum Teufel, Salim, war ich noch nie beschut. Fühle dich wohl im leisen Tisch. Dein Werkers Fräulein wird dies, tritt sie mit Merkerzeichen zu weit. Schon gut, der Witz, schon genug, der schon reicht, doch wir unseren Satz. Ich erzähl mich euch, wenn ihr Spaß von ihm beschut. Fühl ich dies wohl im leisen Tisch. Ein Merkers Fräulein wird dies, tritt sie mit Merkerzeichen zu weit. Schon gut, der Witz, schon genug, der schon reicht, doch wir unseren Satz. Ich erzähl mich euch, wenn ihr Spaß von ihm macht. Verwirrt euch noch im Nacht, dass ich euch nur nicht im Wege sei. Schwurfliger Aufruhr und Schweiferei. Kapolkraben, lasst euch bedeuten, eure Hochzeitsrufte unter den Leuten. Die Polreis nahe Weg, die Messe mit Aufstehen. Was ein Feind von je, von höher, von höher, ich seh. Wie ich mir aus Rekoren, die ganz für mich geboren, zu aller Bitter schwach, der liebt verstehst du nach, dass ich Herr Sachsen werbe, des Goldschmieds reiches Erbe, im Meisterrat zur Hand, auf Klausel ihr bestand. Mein Liebling zu betören, das nur auf ihn soll hören, und anderen abgewandt, zu ihm allein sich fand. Und mit Lopfen und immer lieb zu stoppen, dass nicht die Kinder von mir auch ein anderer Menschen. Tja, ja, haha, kann ich nicht da. Auf seiner Schuster Stuhl bin ich endlich irgendwo, denn mit Schwimmen auf mich her, das meine Lose wäre. Hallo, hallo, und hör auf uns von der allerliebste Traum, zerschlagen und zerfrühen. Da hast ein Schneider mich auf Bügel, darauf mein Leben, was hat gegeben. Doch kam ich noch so davon, dass ich den Tag heute lohn, sieht heute nur noch zum Singen, wenn auch es mag gelingen. Bin ich gespannt, auf heute Tag, oh, ich bin die Gott, sie verlor den Tag. Freund, ihr seid in argen Fahrt, glaubt, was ihr wollt, was ich getan. Gebt eure Eifersucht mal hin. Zu fern, kommt mir nicht mit Sinn. Not und Blut, ich kenne es besser. Was mit der Klein, weiß der Weltmesser, was ich sonst im Sinn. Geht euch nicht an. Doch glaubt, ob der Werbung seid ihr in Fahr. Ihr seid heut nicht. Nicht zur Welt. Kein Fernbelied. Vergiss mich ein. Wenn ich aber trott ein Zeugnis hätte. Das Gedicht, ihr wisst es. Stecktet ihr's ein? Ist das eure Hand? Ja, weiß das. Ganz frisch noch die Schrift. Und die Tinte noch nass. Sehr wohl, war ein biblisches Lied. Er fehlte wohl, er kam auf Ried. Und wenn? Doch. Ihr fragt. Was noch? Dass ihr mit aller Biederkeit der Ärzte aller Spitzbuben seid. Mag sein. doch hab ich noch nie entwandt, was ich auf fremden Tischen fand. Und dass man von euch auch nicht übles denkt, behalte das Blatt, es sei euch geschenkt. Herrgott, kann ich nicht, weil ich nicht von Satz. Doch halt, da ist ein neuer Staat mir erwachs. Ihr habt's wohl schon recht gut memoriert. Seid meinethalb doch nur unbeirrt. Ihr lasst mir das Blatt, damit ihr kein Dien. Und macht ihr Gebrauch, wie's euch will. Und sing ich das Lied, wenn's nicht zu spät. Und wenn ich gefiel. Das wunderte mich sehr. Das seid ihr nun wieder zu bescheiden. Ein lieber Satz, das will was bedeuten. Und sieht nur, wie mir's vergeht, wie's mit mir Herzen steht. Es sieht ich doch mit Schmerzen. Das Lied, das nach sich sang, dann würde bloß mit Schmerzen. Es macht der Völker den Bann. Ich hab für die nicht leben, ob das mir Gott beschieht, muss ich nur gerade aufgeben. Ich kann euch ein Lied. Ein Lied von euch, das bin ich gewiss. Mit dem es sieht, steht Hindernis. Soll ich das heute haben? Vergessen, begraben, sein Kristall aus Rhein. Und das ist jedes weit. Und was, wenn's nur eine Falle wäre? Gestern wart ihr mein Feind. Wie geht das nach so großem Schwer? Ihr freundlich heut mit mir meint. Ich mach euch so in später Nacht. Hat man mir so einen Feind bedacht? Seid ja recht gut, doch eine Schwert. Oh, und wie ihr das Lied auch hört, dass nie ihr euch beikommen lasst, zu sagen, das Lied sei von euch verfasst. Das schwör ich und gelob euch hier, nie mich zu rühmen. Das Lied sei von mir. Das will ich mehr, ich bin geborgen. Jetzt braucht sich Beckmesser nicht mehr zu sorgen. Doch freu ich für's euch zu gewinnen und rat es euch in aller Güte. Studiert mir recht, das Lied, sein Vortrag ist nicht gleich. Kommt euch die Hals geriet und ihr den Boden rein. Poet, doch was Ton und Weise betrifft, gesteht, da tut mir's keiner vor. Drum spielst du nur frei das Ohr und weg besser, keiner besser. Darauf macht euch gefasst, wenn ihr mich ruhig singen lasst. Doch nun memorieren schnell nach Haus, ohne Zeit zu verlieren, richte ich das aus. Mein Teurer, ich hab euch verkannt und den Abenteurer wag ich heran. Zu einer Fiedelblut mit jedem Wurden der Meister. Doch los, auf mein Besinnen läuft mir von hinten. Bin ich verwirrt und ganz verkehrt. Die Silben, die Reime, die Worte, die Felsen. Mich zu lieb wie am Leibe und lenkt an die Felsen. Ich muss fort an einem Ort, halt ich euch hin, ich bring mir zum Mitten, für euch bestimmt ich auf eure Berge gleich, machen zum Berge euch, doch eine Kreide weiß, bin ich mit dem Mann, was reich, Merta, Merta, Merta, Hansatz, das Nürnberg, Schuster, ich bin thank you. auf keinen Fall, er hält's auf die Länge nicht aus. Verneidet manchen oft viel Verstand, doch hält er auch damit aus. Die schwache Stunde kommt für jeden, da wird er dumm und lässt mit sich reden. Das hier, Herr Bettmesser, war zu viel, ist viel für meine Landerie. Der Schuh ist klar. Das sag ich auch. Drum drückt mich an die Zähne. Hier links. Mein Blick. Vor mir am Spann. Hier am Abend. Kommt auch dran. Meister, wüsstet ihr besser jetzt? Und doch glücklich hier sitzt, gleich ist der Fall. Kind, du hast recht, Tag in der Mann. Warte, die Mühle ist auf dem Draht. Der gute Stil, ich hätte dir den Schuh eine Weile auf den Rest. Der Beste. Immer susten, das ist nur mein Los. Des Nachts, komm nicht davon los. Was meinem Schuster ein Ende macht. Am besten ich werde doch noch um dich, da gewinn ich doch was als vorhin für mich. Du hörst mich drauf, so sprich doch jetzt, hast mir's doch selbst in den Kopf gesetzt. So gut, ich merk, mach deine Schuhe, sing mir wenigstens einer dazu, hört heut kein schweres Lied. Hol dich und lauf im Lappenpark, Wasser muss doch alles wissen, flippen, als ob man es vermissen. Und ist der Affe dazu, dann ist man am Ende immer klar keine Ruhe. Und ist der Erste auf dem Vater, so machen wird man nicht mehr nach. Die jüngste Mädchen ist voller Mann, begehren er hin und sie an. Versteht er sie, versteht er sie nicht, aber eins, ob ja, ob nein, es geht. Aber ich lieb dann auch noch weg. Und wir befunden, wir gießen und weg. Alles ist denn nur den Leben oder Neid, der verdient mir allen Respekt. Die Leben macht ihn nicht mehr gescheit, an der Töpfe wurde weg. So teufle jetzt und wie das Neck. Thank you. harter Gedichte gut gesungen, der jungen Weißliebener Vater, Ludwig und die Kunden in Zunge fort. Weil wir die Weise vorvermogen, sind wir zur Taufe hier gekommen, auf dass wir zur Handlung Zeugen haben. Ich und verliere und meine Wahl. Auch das und Zeugen kein Lehrbube tut und heut auf den Spruch her gesungen, gut, so mach ich den Burschen klein zum Gesell. Nie wieder David und nie wieder Schell. Auf, Gesell, und denk an den Streich, so merkst dir dabei die Taufe zugleich. Fehlt uns noch was, uns keiner stirbt, wer weiß, ob sich deiner Nottaufe dir, dass die Weise darf behalten zu leben, und gleich wie 听众朋友，刚才您欣赏的是德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在接下来的时间中，请朋友们继续欣赏由里德布什、谢尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏，瓦尔维所指挥的德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音。 fatto plus auf nach der Wies schnell auf die Füß nun dunkel rot am frohen Mut David Gesell schließt die Laden gut Thank you. Menschen leuchte in rosigem Schein. Von Blut und Duft geht schnell die Luft. Wohl bald gewonnen, wie zerronnen im Garten lud ich ein, garstig und Und damit rechten muss verstehen. Drum lasst mich meinen Zeugen ausersehen. Ist jemand hier, der recht mir weiß, der tritt als Zeug in diesen Kreis? Thank you. weinen, denk es wär dich gut. Trag dir an, sagst du, üben Mut. Sie pflanzen uns in deutsches Land.